klingt dein Ohrhörer auch nicht gut? Ersetze zum drahtlosen Typ. Gut für Telefonieren. Hast du Halsweh? Knüpfe die Krämpfe mit Massagenkissen auf. Göttliches Gefühl. Krümme dich nicht. Gerader Halter für jeden. Schmerzen weg.